John. Ich organisiere mich ein bisschen. Hä? Ich organisiere mich ein bisschen. Ich organisiere mich ein bisschen. Wieso hast du einen CD-Player mitgenommen? Als Lautsprecher. Ich drehe nur ein Vlog. Und ich spreche direkt Zugriff auf den Boden. Jetzt kann ich mal eine eigene NSA-Funktion bauen. Ohne mir Sorgen zu machen, dass irgendetwas runterfällt. Also oben schlafen ist eigentlich manchmal sinnvoll, aber Unten hat man besseren Zugriff auf Steckdosen und so weiter. Jetzt kann man die Vervierfacherkabel, also wenn die auch mal nicht so lang sind, hat man auf der unteren Etage Zugriff darauf. Das ist geil! Dann hat sie doch gedreht. SSIO! Wer denn? Wer denn? Ist sie besser als eine JBL Extreme? Ist mein Zimmer, können wir gerne sitzen bleiben. Das ist ganz cool. Armin? Ja? Du gehst dich duschen. Okay? Gleich da. Und was wird denn aus dem Essen? Essen? Hast du Hunger? Ich kann auch später essen, aber... Ich glaube, es geht bis 9, also... Nein, bis 8. Nein, keine Ahnung. Kann ich mich auf euch verlassen? Sorry. Das ist jetzt immer nichts. Also, wie hast du mal deine Station woanders am Vordergrund? Wie viel gibt es Essen? 3 Minuten noch. Ich denke, es ist nur Suppe und ein bisschen Brot. Ja, ich kann das Essen essen. Augen trocknen, Augen trocknen. Muss auch trocknen? Ja. Wenn meine Augen trocken sind, wird das unangenehm. Echt? Armer. Wer bist das? Wo bietest du? Armer. Martin, du hast noch 3 Minuten. Zu essen? Ja. Ich will keinen essen, Junge. Armin will essen. Ey, wo tust du deine Sachen? Habt ihr nicht schon gegessen? Wir haben hab nicht jetzt, gegessen. Wir haben keine Lust. Keiner hat sie gegessen, Armin. Ich hab's aber hier die Tasche gehabt. Ey, stimmt, wir haben Martin, das hier oben gehört mir. Guck, das ist direkt neben meinem Kopf. Ich pack mal hier rein. Was? Wie in den ganzen Fail-Videos. Was für ein richtiges Klischee, geh da runter. Du fliegst auf die Schnauze. Du fliegst so auf die Schnauze, Junge. Du bist du wirst auf die Schnauze. Ich seh das so. Ja, okay, lass mich doch mal Scheiß machen. Ich seh das so kommen, ne? Ich will da nicht, dass du auf die Schnauze fliegst. Deswegen einfach schnell weg, ne? Dir geht's gar nicht um mich. Nein. Du juckst niemanden. Leute, wer passt? Keiner passt da. Bei Armin braucht niemand auch was, was? Armin, keiner. Ist okay, wenn du jetzt duschen gehst? Ja. Armin, was hast du alles aufgebaut? Der Deckel ist kaputt, ich hab das Thema verschmiert. Du bist nicht ausläuft. Ich hoffe, Fabian, kannst du es falten. Ding ist. Ich kann sowas nicht falten. Hol jemanden, der was falten kann. Ich weiß, ich kann es falten. Mädchen! Mädchen! Backe braucht ihr. Kati, du sollst nicht falten. Du kannst falten, ne? Du falten. Ja, nochmal Scheiß. Alter, ist natürlich nicht verlangt. Kannst du falten? Wer ist noch verbunden? Verzeihung. Luft halten. Mach doch. Boah, nicht korrekt. Barca, kannst du das nicht selber falten? Ich kann nicht selber falten, Alter. Ich kann auch nicht selber falten. Ich hab auch ein Problem damit, dass ich nicht selber. Nein, ich kann auch nicht selber falten. Aber ich mach das so und so. Ich finde, das nur ein Mann auch gar nicht können. Ich finde, die Frau. Stimmt. Du gehört es halt. Das stimmt, man muss das gar nicht können. Noch eine letzte Transaktion. Das ist ganz recht, aber man muss das nicht tun. Das liegt ja auf meinem Bett. Komm mal! Ey, Julian, was gibt es denn wirklich da hinten aufgegriffen? Ey, Julian, da liegt ein Brot auf der Bett. Halt's Maul, ey! Da liegt ein Brot auf der Bett, Mann. Einfach so? Ja, was soll das? Warum hast du das denn nicht so? Das hat mich sicher, das liegt ja mein Bruder. Ey, John, wer hat euch eben ausgeschlossen, Bruder? Wo? Ja, hier im Zimmer. Pass auf! Aber stark an mich. Ja, ey, John, Liegt ja auf dem Tisch, ja? Weißt du, was ich mache? Was denn? Ich mach meinen Scheiß. Ich geh runter, guck meinen Scheiß. Komm hoch, guck hier mal, scheiß zu Ende und geh schlafen. Ich hab ein Ticket dabei. Und ich bin hier auch noch von mir, ne? Vielleicht hol ich mal ein Brezel. Warte, ich leg meinen Scheiß erstmal hier. Ich falte meinen Scheiß, dass der Scheiß so trocken ist. Ich hab nur zwei Hände. Ey, stimmt, ich auch. Ich hab meine Handtuch. Andere, der Martin packt das in die andere. Den Rad drauf gezogen oder was? Nein, ich hab ihn als Angebot. Ich sozial. Hast du es vergessen, Martin, oder was? Was ist da? Ich boys, Bus. Richtig gute Musik. Kühl, lass mal da. Kühl. Hab die Rasama. Keine Ahnung, Mucke. Wir haben Metal eben gehört. Ja, Alter, das hat mich richtig. Ich wollte einfach Dogget nehmen. Bitte. Was war denn? Ich hab Bitch. Johan, wo sind deine Schrammschuhe? Keine Ahnung, Martin hat die Hose geschmissen. Hey, ich hab die Martin gegeben. Hast was? Welche Schuhe? Nein, du hast mir nicht gegeben. Ja, ach so, stimmt. Ich hab zu Fabian gesagt, er soll sie dir geben. Du wirst so auf die Fresse fliegen irgendwann. Nein, ich flieg nicht auf die Fresse. Du wirst so auf die Fresse. In England war das doch auch so. Ich mach nur die Musik an, die die anmachen, also was sehr ähnlich ist. Aufpassen? Ja, Alter, nicht so gut. Ich habe duschen? Doch, doch, aber ich muss mich noch ein bisschen organisieren. Danke, dass ich den Laden kommen, ich muss nicht laufen, ne? Bitte sehr. Dann mache ich mir jetzt schon Sorgen um einen ganz bestimmten Tag, nämlich um den Tag, wo ich wieder nach Hause muss. Das bedeutet, an dem Tag, wo man alles aufräumen muss und so weiter. Ich bin sehr besorgt über diesen Tag, weil ich weiß, dass der noch irgendwann kommen wird und das wird jedes Mal ein riesiges Problem. Ich leg mich jetzt in mein Bett und mach nichts mehr. Ja, es war auch sehr anstrengend. Für den Rest meines scheiß Lebens. Man verliert richtig den Durchblick, wenn jeder woanders ist und wenn alle immer durch die Gegend quatschen und niemand versteht, dann verliert man den Durchblick. Ja. Ich habe ein DVD-Laufwerk dabei. Habt ihr schon einen DVD-Player? Ja, wir haben ihn gesehen, ne? Ja, wir können gerne fahren. Ich möchte gerne. Moment. Ah, ja. Ja. Tatsächlich besteht die Abschlussfahrt nur zu einem Bruchteil aus einer Fahrt. Armin, kannst du dich ins WLAN hacken? Nicht hacken, aber du weißt schon. Oder geht das könnte nicht? Man versuchen, aber also es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens das WLAN mit Code. Wenn es WPA2 ist, dann könnte man das hacken, aber das würde mehrere Tage lang dauern, solange sind wir hier nicht. Zweitens, wenn es eine Software ist, die auf den Rechner läuft, dann müsste man, dazu müsste man erstmal mit dem WLAN verbunden sein, dann könnte man vielleicht das Passwort knacken, aber da müsste man, um das überhaupt zu machen, muss man eine Verbindung zum Rechner herstellen können. Obwohl, da gibt es noch eine dritte Alternative, nämlich die externe IP, aber dazu muss man wissen, welche IP-Adresse dieser Rechner hat. Ja, okay, also lieber nicht. Ja, also etwas schwierig wird es schon. Ist zwar machbar, aber... Lieber nicht. Also, wird etwas dauern. Ja. Ich habe nichts zu tun. Ich habe auch nicht viel zu tun, ich habe eine Menge zu tun. Ich habe auch übrigens einen Film auf USB, nämlich Captain Dornbusch heißt der. Ja, perfekt. Ich habe einen Film. Hallo? Hier ist die Adrenalin.